Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Christoph vom Krähennest hier, hallo. Kaum ein Thema polarisierte in den letzten Monaten in der Landespolitik so wie das Nichtraucherschutzgesetz. Und bei uns im Landesverband beschäftigt sich vor allem Andreas Rohde mit diesem Thema, besser bekannt wahrscheinlich als Andi NRW. Und der ist jetzt bei mir. Hallo Andi. Hallo Christoph. Ja, am Wochenende hast du beim Landesparteitag in Bottrop ein Meinungsbild beantragt, das wir dann abgestimmt haben. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, worum es da ging? Ja, es ist so, dass nach Inkrafttreten des der Novellierung des Nichtraucherschutzgesetzes zum 1. Mai haben sich ja schon diverse Demos in ganz NRW formiert. Die größte mit an den 10.000 Teilnehmern in Düsseldorf. Dabei blieb es aber nicht. Es parallel liefen auch sofort eben Bemühungen an, ein Volksbegehren in NRW auf den Weg zu bringen, dass das Ziel hat, zunächst mal den vorherigen Stand, also den Stand von vor dieser Novellierung, wiederherzustellen. Und ich finde das einfach eine wichtige Sache, weil Rot-Grün mit dieser Novellierung einfach ein Gesetz geschaffen hat, das voller Ideologie steckt und schamlos eine Spur von Kollateralschäden hinter sich herzieht. Und da regt sich jetzt eben aus verschiedenen Bürgerinitiativen die haben sich formiert zu einem Aktionsbündnis und haben mittlerweile es auch schon geschafft, in Rekordzeit diese nötigen 3.000 Initiativunterschriften zu sammeln, so dass es jetzt eben ab ungefähr Ende November, Dezember wirklich losgeht mit dem Sammeln. Meine Intention war, da wir 2012 eben ein entsprechendes Positionspapier mit einer klaren Aussage da genau in diese Richtung beschlossen hatten, auch mit großer Mehrheit, jetzt über das Jahr hinweg aber jetzt nicht gerade unbedingt hunderte Piraten losgezogen sind und sich in dem Thema persönlich engagiert hatten, hatte für mich dieses Meinungsbild zwei Gründe. Zum einen, um ganz klar eben auch für mich herauszufinden, Landesverband wirklich dazu. Ist es so, dass sie es nett finden, dass so eine Handvoll Leute sich dort sehr engagiert und da auch bestimmt den einen oder anderen Wähler für die Piraten überzeugt hat? Und zum anderen eben wollte ich hier die Gelegenheit aufgreifen, ein Bürgerbegehren in dieser Größenordnung für uns als Piraten auch da dieses Zeichen zu setzen. Da hängen wir uns wirklich rein, es ist von der Programmatik gedeckt und es bietet einfach in einem unserer Kernanliegen Bürgerbeteiligung für uns eine wunderbare Möglichkeit, jetzt auch mal zu zeigen, Butter bei die Fische, hier ist die Gelegenheit, Taten. Ja, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, unsere Kritik am mittlerweile mehr als einem halben Jahr geltenden Gesetz. Wo ist die Hauptproblematik da? Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören sollte. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen was von Kollateralschäden gesagt. Ich denke, das Bekannteste und das, was auch die Zeitungen seit Monaten füllt, sind die Probleme in der Gastronomie. Es ist über den Sommer schon in der guten Jahreszeit für die Gastronomie so, dass je kleiner die Kneipe, desto größer die Umsatzeinbußen. Und es hat viele, viele in der Gastronomie getroffen. Das ist jetzt schon ein Arbeitsplatzabbau im Gange, der wird über den Winter, Größenordnungen annehmen, gegen die dann die Opel-Schließung nach einem Jahr klein ausfallen wird. Das ist zum Beispiel schon mal eine rein wirtschaftliche Folge. Es steckt in diesem Gesetz aber auch eine ganze Menge ideologische kleine Punkte, wie zum Beispiel das Rauchverbot auf kompletten Geländen, sprich das an vielen Stellen in kompletten Schulgeländen, kompletten Unicampus, komplette Seniorenbetreuungseinrichtungen, überall und vor allem, man muss sich mal fragen, wie die Senioren wirklich dann mit ihrem Rolli komplett vom Gelände runter müssen. Rauchende Senioren dürfen dort nicht mehr in ihrem eigenen Zimmer rauchen. Das sind alles solche Regelungen. Ja, da sind eigentlich allen freiheitlich orientierten Menschen direkt die Haare zu Berge gestanden. Und das sind eigentlich auch nur die Spitzen. Okay, ich habe am Anfang schon gesagt, es polarisiert ziemlich dieses Thema. Wir haben auf unserer Facebook-Seite auch Kritik für unsere Position immer wieder bekommen. Da hat zum Beispiel jemand gesagt, Zitat, die laute Minderheit möchte also wieder ihre Rechte haben, die Lungen der Mehrheit zu schädigen. Was entgegnest du dann diesen Menschen und wie sieht das eigentlich mit der Minderheit aus? Welche Größenordnung haben wir da eigentlich? Weißt du das? Es ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. NRW liegt da noch etwas über dem Bundesdurchschnitt. Wir haben noch fast ein Drittel Raucher. Hier von einer Minderheit zu sprechen, halte ich schon mal für eine Frechheit. Aber das zeigt eigentlich nur, wie schwarz-weiß hier die Kontroverse geführt wird. Ich bin kein Freund davon, von Menschen, die rücksichtslos rauchen wollen und einfach dort alle ihre Rechte haben wollen. Ich möchte darauf hinaus, dass wir zu einem toleranten Miteinander kommen, was wir mal hatten und wo wir auf einem guten Weg dahin waren. Und das sehe ich mit diesem Gesetz auch schon im Keim erstickt. Hier wird ganz einseitig gesagt, der Nichtraucher bekommt jetzt alle Rechte, den ganzen Raum in der Gesellschaft und der Raucher muss im Grunde zu Hause bleiben und muss sich jetzt verstecken. Das ist insgesamt für mich keine tragbare Situation. Ich möchte, dass Politik für alle in unserem Land gemacht wird. Und das ist eine Intention, die man in der Diskussion dann sehr selten noch findet, weil dort dann eben einfach nur noch absolute Rechte für die eine Seite eingefordert werden, eben für den Nichtraucher. Und der Raucher wird eben als schädigendes Subjekt in der Gesellschaft abqualifiziert. Das war früher nie so, das muss auch nicht so sein. Und ich finde diesen Trend sehr besorgniserregend. Okay. Ja, dieses Volksbegehren, um das es geht, ist ja oder hat ja mittlerweile schon, ich glaube, genügend Unterschriften ja zustande gebracht. Wie geht's da jetzt weiter? Ja, so ein Volksbegehren ist, wie ich schon gerade sagte, es muss dann so erstmal 3000 Unterschriften gesammelt werden, damit ein Volksbegehren beantragt werden kann. Das ist sehr schnell gelungen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass eben dieses Bündnis tatsächlich Unterschriftenlisten produzieren wird und die gilt es dann in ganz NRW auszulegen. Wer möchte, soll natürlich auch sich die aufs Klemmbrett packen und aktiv Unterschriften sammeln gehen. Das wäre natürlich auch im Zuge weil das halt auch über ein Jahr angelegt ist, gar nicht so schlecht, dass wir sowas im Zuge des Kommunal- und Europawahlkampfs an Infoständen auch auslegen könnten, um so eben auch dem Meinungsbild, was wir jetzt eingeholt hatten, zu entsprechen. Wie realistisch ist es, dass dann da das nächste Quorum auch erreicht wird? Schwer. Es wird sehr schwer. Also ich glaube, wir setzen uns als Piraten ja besonders auch deshalb für bessere Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten ein. Ein wesentlicher Punkt daran sind die Quoren. Die sind insgesamt sehr viel zu hoch. Und das hat halt auch dazu geführt, dass wir Bürgerbegehren in dieser Größenordnung in Deutschland fast nie durchbekommen, weil einfach der Anspruch an die Unterschriftenleistungen dort viel zu hoch ist. Gut, wir haben aber noch die Situation, wir brauchen irgendwas zwischen 1 und 1,2 Millionen, genau weiß ich es im Moment nicht. Es ist ein Riesen, Batzen, der da zu stemmen ist. Ich möchte nicht spekulieren. Das könnte mich total überraschen, wenn es dann nach einem halben Jahr heißt, wow, da kommen die NRWler jetzt endlich aus den Hufen und zeigen ihre Meinung, wie sie vielleicht auch in vielen, vielen Umfragen in Zeit, die dann auch dieses Bild aus vielen, vielen Umfragen der letzten Monate in den Zeitungen widerspiegelt, vielleicht auch nicht. Allgemein ist eben die Erfahrung, Mobilisierung für Bürgerbegehren und Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten ist nicht leicht. In das Gesetz waren ja ursprünglich auch E-Zigaretten eingeschlossen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde da von einem Gericht aber schon wieder zurückgerudert, oder? Die sind nach wie vor drin. Das haben die Grünen da ganz geschickt gemacht. Sie haben es ja nicht offen ins Gesetz geschrieben, sondern haben quasi in der Interpretationsgrundlage, in der Begründung zum Gesetz, ganz klar reingeschrieben, wir unterscheiden nicht mehr zwischen Zigarette, E-Zigarette und Shisha und was es noch alles gibt an Varianten des Tabak- oder Rauchkonsums. Und auf diesem Wege haben sie halt dafür gesorgt, dass die E-Zigarette ganz klar in die Raucherecke gedrückt wird, obwohl sie weder Rauch produziert noch die entsprechenden Schadstoffe produziert. Und daran haben jetzt die Richter, die Urteile, die wir jetzt auch vom Oberlandesgericht Münster schon wieder haben, die eben dieser Haltung und der Aussage von Frau Steffens, unserer Gesundheitsministerin NRW, widersprechen. Gut, das ist jetzt so. Die Gerichtsurteile sagen das, aber das Gesetz ist in diesem Punkt noch nicht geändert. Und dann eigentlich jetzt auch nur, davon ausgehen, dass in einer neuen Novellierung, die sicher kommen muss, alleine schon aufgrund dieser Gerichtsurteile, dann zumindest in diesem Punkt auch ganz klar gesagt wird, Schluss, die E-Zigarette hat im Nichtraucherschutzgesetz nichts zu suchen, absolut gar nichts. Okay, ein Stichwort, das gefallen war, zwischendurch war tolerantes Miteinander. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschlussstatement. Ansonsten, wenn ihr da nähere Informationen noch haben wollt, nrwgenießt.de ist da, glaube ich, die richtige Adresse für dieses Bürgerbegehren und ich bedanke mich bei Andi. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.